Genauso wie bei unserem Schaleninhalt liegen die Verhältnisse bezüglich der uns gegebenen historischen Gesamtüberlieferung des Mittelalters. Was ist uns denn hier eigentlich gegeben? Papiermassen in Form von Urkunden und Kodizes, das heißt Literatur. Gegeben ist Literatur und nichts als Literatur. Dass wir diese Literatur für Niederschlag ehemaliger Geschichte halten, beruht auf gutem Glauben, auf uns einsuggerierter Annahme, die unserer Glaubensfähigkeit zwar ein rührendes Zeugnis ausstellt, aber mit wissenschaftlicher Gewissheit durchaus nichts zu schaffen hat. Dass diese Literatur wirklich Niederschlag ehemaligen historischen Geschehens sei, das muss nämlich noch bewiesen werden. Es ist aber noch gar nicht bewiesen, weil mit relativen Methoden der Kritik ein solcher Beweis einfach nicht geführt werden kann. Und wer in der Schale der historischen Perlenmasse gebannt bleibt, der treibt unabweislich relative Scheinkritik. Seitdem ich in meinen Schriften gezeigt habe, dass die uns gegebene Literaturüberlieferung des Mittelalters bis ins Mark durchsetzt ist von offenkundigen Fälschungsherden, ist es eine Sünde wider Wahrhaftigkeit und Wissenschaftlichkeit, weiterhin auf bloßen, ererbten, guten Glauben hin die uns gegebene Literaturmasse für Geschichtsniederschlag anzusehen. Von nun an steht diese angebliche Geschichtsüberlieferung in ihrer Gesamtheit unter dem Verdacht der künstlichen Entstehung, also der Verfälschung. Es geht nun nicht mehr an, vermittels der hergebrachten Methode die Frage der Echtheit durch relative Vergleichung der historischen Perlenfakten untereinander entscheiden zu wollen, sondern, wie in dem Perlenbeispiel, müssen wir uns auch hier von der Schale, das heißt von Papier und Überlieferung hinweg, an die lebendige Natur wenden. Unsere kritischen Maßstäbe dürfen wir nicht mehr innerhalb der Papierschale suchen, sondern in einer außergeschichtlichen Gegebenheit. Diese Gegebenheit aber ist die lebendige Gegenwartserfahrung. Nur vermittels dieser von mir formulierten absoluten Methode sind wir in der Lage, die Frage von der wahren Natur der mittelalterlichen Überlieferung, ob echt oder unecht, objektiv gewiss zur Entscheidung zu bringen. Die klassische relative Vergleichskritik hat sich als blinde Scheinkritik entpuppt. Wer sie heute noch handhabt, kann füglich auf wissenschaftlichen Charakter seiner Ergebnisse keinen Anspruch mehr erheben. Zweitens, substanzielle oder akzidentielle Verfälschung. Professor Heimpel wirft mir vor, ich starre nur auf meine Schwierigkeiten. Das heißt, ich stoße mich an den Urkunden mit Datierungs- und anderen Fehlern, stelle aber die einwandfreien Stücke nicht in die Rechnung ein. Ich frage ihn, wie? Sollten es denn die humanistischen Fälscher gar nicht fertiggebracht haben, auch Stücke zu fabrizieren, die so vorzüglich ausgefallen sind, dass die klassische Relativkritik einfach außerstande ist, in diesen Fällen mit ihren blinden Methoden die Verfälschung zu konstatieren? Die ganze Hilflosigkeit der relativen Vergleichskritik wird auf diesem Punkte grell offenbar. Ich richte hiermit an Professor Heimpel und alle Diplomatiker die Aufforderung, mir zu bestätigen, dass sie in der Tat mit ihren Relativmethoden grundsätzlich nicht imstande sind, sorgfältig fabrizierte Fälschungen als solche zu erkennen. Meine Methode bietet auch hierfür Handhaben, beispielsweise von der Seite des Itinerarkomplexes her. Warum ich nun so energisch auf die Fälschungsbrandmale der mittelalterlichen historischen Substanz starre, will ich wieder an einem konkreten Beispiel verständlich machen. Wir verlangen vom Wirt einen Schoppen Wein, schmecken aber schon beim ersten Schluck, dass dieser Wein mit Wasser gründlich verpanscht ist. Nun wird auch Professor Heimpel bei sich heftige Zwerchfellerschütterungen nicht verhindern können, wenn ihm der Wirt händeringend beteuert, aber lieber Herr Professor, in dem Becher ist wahrhaftig nicht bloß Wasser drin, es ist wirklich auch etwas Wein dazwischen. Dieser Wein ist eben durch die Verpanschung kein Wein mehr, und genau so verhält es sich mit der mittelalterlichen Geschichtssubstanz. Auch diese ist durch eine gründliche Verpanschung substanziell verändert worden. Es ist nämlich nicht so, dass etwa nur ein kleines Fälschungsaktionchen stattgefunden hätte, dessen oberflächlich verunreinigte Bestandteile vermittels relativer Aussortierung leicht wieder entfernt werden könnten, sondern eine systematische Generalaktion hat die historische Substanz im Wesen verwandelt. Wie man beim verpanschten Wein energisch auf die wässrigen Bestandteile starrt, so starrt man auch bei der verfälschten mittelalterlichen Geschichte ebenso unwillkürlich wie selbstverständlich auf die alles durchseuchenden Fälschungsherde. Wirkliche Geschichte darf nämlich die von mir aufgedeckten wesensverändernden Fälschungsbestandteile nicht haben und birgt solche in ihrer Substanz auch nicht. Drittens, Professor Heimpel bezieht eine rückwärtige Verteidigungsstellung. Um darzutun, wie oft ich auf Schwierigkeiten starre, die eigentlich gar keine seien oder die doch spielend leicht zu erklären wären, weist Professor Heimpel zum Beispiel bei den gerügten Datierungsfehlern auf die Lösung hin, die sich darin darbiete, dass man im Mittelalter verschiedene Jahresanfänge kannte und anwandte. Dieser Hinweis auf verschiedene Jahresepochen ist sehr interessant, denn Professor Heimpel zieht sich hiermit auf eine Verteidigungsstellung zurück, die einst vor 200 Jahren von den Benediktinern, den Maurinern, höchst notdürftig gezimmert wurde, die aber von der Fachwissenschaft selbst längst wieder geräumt worden ist. Die Benediktiner haben sich einst auch die größte Mühe nicht verdrießen lassen, möglichst alle Urkunden als echt zu retten. So erklärten sie die ungeheuerliche Verworrenheit in den Datierungsangaben der Regierungsjahre eines Herrschers mit dem Mute der Verzweiflung aus der Annahme, die Urkundenschreiber hätten eben die für uns freilich sehr rätselhaft anmutende Gepflogenheit gehabt, für die Regierungszeit ihrer Könige zwei und sogar mehrere verschiedene Anfangsepochen gelten zu lassen. Beispielsweise habe König Robert von Frankreich mindestens 5 verschiedene Anfangstermine für seine Regierungszeit aufzuweisen. Siehe neues Lehrgebäude, 9. Teil, Seite 31. Nach Meinung der Benediktiner sollen demzufolge die Urkundenschreiber nach Gutdünken und persönlichem Geschmack bunt durcheinander heute diese, morgen jene Anfangsepoche ihrer Datierung zugrunde gelegt haben. Und zwar ohne dass ihre Urkunden uns verraten, welche Epoche denn nun im einzelnen Falle maßgeblich war. Was dabei an Datierungsunsinn herausgekommen ist, kann sich jeder vorstellen. Professor Heimpel weiß nun so gut wie ich, dass vor 100 Jahren J.F.R. Böhmer diese genialische Lösung der Mauriner mit Hinweis auf den gesunden Menschenverstand scharf abgelehnt hat. In dieser Beziehung sagt Böhmer in Regesta Imperii I Vorrede: Erkläre ich mich gegen die Ansicht aller meiner Vorgänger und namentlich gegen die französischen Benediktiner. Es hätte doch einleuchten sollen, dass, wenn derselbe Regent zu derselben Zeit seine Regierungsjahre, ohne dies äußerlich merken zu lassen, nach 2, 3 oder gar 4 verschiedenen Epochen gerechnet hätte, hierdurch alle Jahresrechnungen nach Regierungsjahren aufgehoben worden wäre. Mit Böhmer haben dann auch die anderen Diplomatiker noch bis gestern auf die maurinische Lösung gern verzichtet. Heute greift plötzlich die ertrinkende diplomatische Wissenschaft sogar wieder nach diesem Strohhalm.